Ganz gleich, wie wir uns ausdrücken, wenn wir über Angst sprechen, am Ende pulsiert immer die Amygdala, also der Mandelkern, ein Neuronenhaufen, der nussgroß jeweils rechts und links im unteren Schläfenlappen liegt. Die Amygdala ist Teil des neuronalen Schaltkreises der Angst. Innerhalb der Gruppe der Ängste kann man aber viele Spielarten unterscheiden. Lampenfieber zum Beispiel ist eine Angst mit einem speziellen Bezug, nämlich vor anderen aufzutreten. Bei Wörtern wie Flugangst und Prüfungsangst nennen wir das Objekt der Angst im Wortgleich mit. Nicht nur auf der Intensitätsskala unterscheiden wir zwischen leichter Aufregung und Heidenangst, auch die Dimension der Bewertung kennt Abstufungen. Grusel ist Angst vor dem Unheimlichen und zeigt uns eine latente, lauernde Gefahr an. Panik hingegen sagt akute Lebensgefahr. Manche Geisteswissenschaftler unterscheiden stipulativ zwischen Furcht und Angst. Aber im Alter gibt es zwischen beiden keinen Unterschied, außer dass Furcht altertümlicher klingt, weil wir das Wort aus Märchen und der Bibel kennen. Mischt sich Angst mit Vergnügen, etwa während wir einen Thriller schauen, wird sie zur Spannung. Sind wir selbst dabei beteiligt, wie beim Bungee-Jumping, erleben wir diese Angstlust als Nervenkitzel. Und wenn uns die Angst daran hindert, jemanden zu töten, äußert sie sich als Scheu, mit anderen Worten in einer Tötungshemmung. Nicht nur für Angst, sondern für alle grundlegenden Emotionen kann man diese Nuancen durchspielen. Zur Zorngruppe gehören unter anderem Wut, Ärger, Genervtsein, Aggression, Groll und, wie wir noch sehen werden, Empörung als moralischer Zorn.